Thanakon Tapanagulapat erzählt, dass er sehr glücklich darüber ist, dass jetzt zwei Kontinente seine Heimat sind. Er benutzt auch noch andere Konstruktionen aus einem Adjektiv und einer Form von Sein. Hören Sie zuerst die Erklärungen, danach können Sie üben. Thanakon findet, die Deutschen sind ernst und nachdenklich. Ernst sein bedeutet, dass jemand nicht lacht oder lustig ist, sondern genau das Gegenteil. Eine ernste Person ist oft nachdenklich. Das heißt, sie denkt viel und intensiv an verschiedene Dinge oder Situationen. Thanakon sagt, dass Thailänder offen sind. Offen sein heißt in diesem Kontext, dass neue Menschen willkommen sind und man sie gerne trifft. Thanakon ist fasziniert, als er das erste Mal Schnee sieht. Das Adjektiv fasziniert ist aus dem Partizip 2 des Verbs faszinieren geformt. Fasziniert sein heißt, etwas toll zu finden. Versuchen Sie es jetzt selbst. Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Wort. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Viele Leute finden die deutsche Kultur interessant und toll. Sie sind von ihr fasziniert. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Man sagt, die Thailänder sind nett zu fremden Menschen. Sie sind offen. Manche Menschen denken viel nach. Sie sind nachdenklich. Thanakon mag Deutschland. Er ist dort glücklich. An Tagen, an denen man wenig lachen kann, ist man ernst.